Der Hochstapler Sogis ist die Subjektform der Halbwahrheit. Relotius selbst bezeichnete das Erzählen in seinem ersten Interview nach dem Skandal als letzten Anker in der Realität. Die Beschäftigung mit einem Thema, die Konzentration beim Formulieren, das hat mich abgelenkt. Damit konnte ich falsche Gedanken unterdrücken. Ich hatte das Gefühl, beim Schreiben den Kontakt zur Realität zu behalten. Damit zeigt er sich letztlich, ins Pathologische übersteigert, als ein erzählender Affe, der sich über sich selbst belügt, um lebensfähig zu bleiben. Kehren wir zurück zu Hannah Arendts Frage: Wie konnten sie nur? Wie etwa konnte die US-Regierung nur jahrelang lügen, um den Vietnamkrieg mit falschen Zielen zu führen, obwohl er nicht zu gewinnen war, indem sich die Kriegstreiber selbst täuschten? Jedoch nicht allein über die strategische wie moralische Richtigkeit ihrer Politik. Die wahre Perversion lag darin, dass die ursächliche Manipulation der Massen nicht auf der Ebene der politischen Doktrin geschah, sondern auf der Ebene der narrativen Vorherrschaft. Man wähnte sich als einzig legitime Besitzer der Master Story. Also musste man sich auch mit ihr durchsetzen, sie sogar mittels eines Krieges zur selbsterfüllenden Prophezeiung machen. Wohl dank ihrer hohen Position und ihrer erstaunlichen Selbstsicherheit, so Arendt, waren sie von ihrem überwältigenden Erfolg nicht auf dem Schlachtfeld, sondern auf dem Feld der Public Relations so überzeugt und der Richtigkeit ihrer psychologischen Theorien über die Manipulierbarkeit von Menschen so sicher, dass sie an ihrer eigenen Glaubwürdigkeit niemals zweifelten und ihren Sieg im Kampf um die Volksmeinung im Voraus für gegeben hielten. Die Tatsache, dass sie damit scheiterten, ignorierten Präsident Johnson und seine Berater wie alle anderen Tatsachen, die nicht in ihre Ideologie des Antikommunismus passten. Allen voran die Nicht-Existenz des Super-Antagonismus eines sowjetisch-chinesischen Paktes gegen die USA.